Hierauf ging Josef hin und erstattete dem Pharao Bericht mit den Worten: Mein Vater und meine Brüder sind mit ihrem Kleinvieh und ihren Rindern und ihrem gesamten Besitz aus dem Lande Kanaan gekommen und befinden sich jetzt im Lande Gosen. Er hatte aber aus der Gesamtzahl seiner Brüder 5 Männer mitgebracht, die er dem Pharao vorstellte. Als nun der Pharao die Brüder Josefs fragte: Was ist eure Beschäftigung? Antworteten sie dem Pharao: Deine Knechte sind Hirten von Kleinvieh, wir, wie auch schon unsere Väter. Weiter sagten sie zum Pharao: Wir sind hergekommen, um eine Zeit lang hier im Lande zu wohnen, weil deine Knechte keine Weide mehr für ihr Kleinvieh haben. Denn schwer liegt die Hungersnot auf dem Lande Kanaan. Lass nun doch deine Knechte im Lande Gosen wohnen. Da sagte der Pharao zu Josef: Dein Vater und deine Brüder sind zu dir gekommen. Das Land Ägypten steht dir zur Verfügung. Lass deinen Vater und deine Brüder im besten Teil des Landes wohnen. Sie dürfen im Lande Gosen wohnen. Und wenn du weißt, dass tüchtige Leute unter ihnen sind, so mache sie zu Oberhirten über meine eigenen Herden. Hierauf ließ Josef auch seinen Vater Jakob eintreten und stellte ihn dem Pharao vor. Jakob aber begrüßte den Pharao mit einem Segenswunsch. Da sagte der Pharao zu Jakob: Wie groß ist die Zahl deiner Lebensjahre? Jakob antwortete dem Pharao: Die Zahl der Jahre meiner Pilgrimschaft beträgt 130 Jahre. Gering an Zahl und mühselig sind meine Lebensjahre gewesen und reichen nicht an die Lebensdauer meiner Väter in den Tagen ihrer Pilgrimschaft heran. Hierauf entfernte sich Jakob vom Pharao mit einem Segenswunsch für ihn. Josef aber wies seinem Vater und seinen Brüdern Wohnsitze an und verlieh ihnen eigenen Besitz in Ägypten, im besten Teil des Landes, nämlich in der Landschaft Ramses, wie der Pharao befohlen hatte. Und Josef versorgte seinen Vater und seine Brüder und alle Angehörigen seines Vaters mit Brotkorn, einen jeden nach der Zahl der Familienmitglieder. Es gab aber kein Brotkorn im ganzen Lande, denn die Hungersnot war überaus drückend, so dass Ägypten wie auch das Land Kanaan infolge der Hungersnot am Verschmachten waren. So brachte denn Josef alles Geld, das sich in Ägypten und in Kanaan vorfand, in seiner Hand zusammen für das Getreide, das man kaufen musste, und Josef lieferte das Geld an das Haus des Pharao ab. Als dann in Ägypten und in Kanaan kein Geld mehr vorhanden war, kamen alle Ägypter zu Josef und sagten: Schaff uns Brot, warum sollen wir vor deinen Augen sterben? Denn das Geld ist zu Ende. Josef antwortete: Bringt euer Vieh her, so will ich euch Brotkorn als Entgelt für euer Vieh geben, wenn ihr kein Geld mehr habt. Da brachten sie ihr Vieh zu Josef, und dieser gab ihnen Brotkorn als Entgelt für die Pferde und für die Schaf- und Rinderherden und für die Esel. So versorgte er sie in jenem Jahre mit Brotkorn um den Preis ihres gesamten Viehes. Als nun jenes Jahr zu Ende war, kamen sie im nächsten Jahre wieder zu ihm und sagten: Wir können es unserem Herrn nicht verhehlen, dass das Geld zu Ende ist. Und weil auch unser Bestand an Vieh schon an unseren Herrn übergegangen ist, nichts mehr zur Verfügung unseres Herrn übrig geblieben ist, außer unserem Leibe und unseren Äckern. Warum sollen wir vor deinen Augen zugrunde gehen, wir samt unserem Landbesitz? Kaufe uns und unseren Landbesitz für Brotkorn, so wollen wir mit unserem Landbesitz dem Pharao leibeigen werden. Aber gib uns Saatkorn, damit wir am Leben bleiben und nicht verhungern und die Felder nicht zur Wüste werden. So kaufte denn Josef alles Ackerland der Ägypter für den Pharao auf. Denn die Ägypter verkauften ein jeder sein Feld, weil die Hungersnot schwer auf ihnen lastete. So wurde das Land Eigentum des Pharao. Und was die Bevölkerung betrifft, so machte er sie leibeigen von einem Ende des ägyptischen Gebiets bis zum anderen. Nur die Ländereien der Priester kaufte er nicht an, denn die Priester bezogen ein festes Einkommen von Seiten des Pharao und lebten von ihrem festen Einkommen, das der Pharao ihnen angewiesen hatte. Deshalb brauchten sie ihre Ländereien nicht zu verkaufen. Josef aber sagte zum Volk: Ich habe euch und eure Äcker nunmehr für den Pharao angekauft. Hier habt ihr Saatkorn zum Besehen eures Landes. Aber von dem Ertrage müsst ihr ein Fünftel an den Pharao abgeben. Die übrigen 4/5 dagegen sollt ihr behalten zur Aussaat für die Felder sowie zur Nahrung für euch und für euer Gesinde und zur Ernährung eurer Familien. Da antworteten sie: Du hast uns am Leben erhalten. Möchten wir nur Gnade finden in den Augen unseres Herrn, so wollen wir gern dem Pharao leibeigen sein. So machte es Josef zu einer gesetzlichen Verpflichtung, die bis auf diesen Tag für den Grundbesitz der Ägypter besteht, dass dem Pharao der 1/5 des Ernteertrags gehört. Nur die Ländereien der Priester allein kamen nicht in den Besitz des Pharao. So siedelten sich denn die Israeliten in Ägypten in der Landschaft Gosen an. Sie setzten sich darin fest und mehrten sich so, dass sie überaus zahlreich wurden. Jakob aber lebte in Ägypten noch 17 Jahre, so dass seine ganze Lebensdauer 147 Jahre betrug. Als dann die Zeit herankam, dass er sterben sollte, ließ er seinen Sohn Josef rufen und sagte zu ihm: Wenn ich dir etwas gelte, so lege deine Hand unter meine Hüfte und erweise mir die Liebe und Treue, mich nicht in Ägypten zu begraben, sondern ich möchte bei meinen Vätern ruhen. Darum bring mich aus Ägypten weg und begrabe mich in ihrem Grabe. Da antwortete er: Ich werde nach deinem Wunsche tun. Da sagte er: Schwöre es mir. Und er schwur ihm. Israel aber beugte sich anbetend auf das Kopfende des Bettes hin. Nach diesen Begebenheiten meldete man dem Josef: Dein Vater ist krank. Da nahm er seine beiden Söhne Manasse und Ephraim mit sich. Als man nun dem Jakob mitteilte: Dein Sohn Josef kommt zu dir, da machte Israel sich stark, setzte sich im Bett aufrecht hin und sagte dann zu Josef: Der allmächtige Gott ist mir einst zu Luz im Lande Kanaan erschienen und hat mich gesegnet mit den Worten: Ich will dich fruchtbar machen und mehren und dich zu einer Menge von Stämmen werden lassen und will dieses Land deiner Nachkommenschaft nach dir zu ewigem Besitz geben. Und nun sollen deine beiden Söhne, die dir im Lande Ägypten geboren sind, ehe ich zu dir nach Ägypten kam, mir gehören. Ephraim und Manasse sollen mir gehören, wie Ruben und Simeon. Deine übrigen Kinder aber, die dir nach ihnen geboren sind, sollen dir gehören. Den Namen eines ihrer beiden Brüder sollen sie in dem ihnen zugewiesenen Erbteil führen. Was mich aber betrifft, als ich aus Mesopotamien heimkehrte, starb mir Rahel unterwegs im Lande Kanaan, eine Strecke weit von Ephrat, und ich begrub sie dort am Wege nach Ephrat, das ist Bethlehem. Als nun Israel die Söhne Josef sah, fragte er: Wer sind diese? Josef antwortete seinem Vater: Es sind meine Söhne, die Gott mir hier geschenkt hat. Da sagte er: Bring sie her zu mir, damit ich sie segne. Israels Augen waren nämlich infolge des Alters schwach geworden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Als er sie dann dicht an ihn herangebracht hatte, küsste und umarmte er sie. Hierauf sagte Israel zu Josef: Ich hatte nicht gehofft, dein Angesicht wiederzusehen, und nun hat Gott mich sogar noch Kinder von dir sehen lassen. Darauf nahm Josef sie wieder von seinen Knien weg und verneigte sich vor ihm bis zur Erde. Da nahm Josef sie beide, Ephraim mit seiner rechten Hand auf der linken Seite Israels und Manasse mit seiner linken Hand auf der rechten Seite Israels, und ließ sie so an ihn herantreten. Da streckte Israel seine rechte Hand aus und legte sie auf das Haupt Ephraims, obgleich er der Jüngere war, und seine linke Hand auf das Haupt Manasses, indem er seine Arme übers Kreuz legte. Denn Manasse war der Erstgeborene. Dann segnete er Josef mit den Worten: Der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gewandelt sind, der Gott, der mein Hirt gewesen ist, seitdem ich lebe, bis auf diesen Tag. Der Engel, der mich aus allem Unglück errettet hat, segne die Knaben, dass durch sie mein Name und der Name meiner Väter Abraham und Isaak fortlebe und sie sich zu einer großen Menge auf Erden vermehren. Als nun Josef sah, dass sein Vater seine rechte Hand auf das Haupt Ephraims legte, missfiel ihm dies. Er fasste daher die Hand seines Vaters, um sie vom Haupte Ephraim auf das Haupt Manasses zu legen, indem er dabei zu seinem Vater sagte: »Nicht so, lieber Vater, denn dieser ist der Erstgeborene. Leg deine rechte Hand auf sein Haupt.« Aber sein Vater wollte nicht und sagte: »Ich weiß es wohl, mein Sohn, ich weiß es. Auch dieser wird zu einem Volk werden und auch er wird groß werden. Jedoch sein jüngerer Bruder wird größer sein als er und dessen Nachkommen werden zu einer Menge von Völkern werden.« So segnete er sie denn an jenem Tage mit den Worten: »Mit deinem Namen werden die Israeliten einen Segenswunsch aussprechen, indem sie sagen: Gott mache dich gleich Ephraim und gleich Manasse.« Dabei stellte er Ephraim vor Manasse. Hierauf sagte Israel zu Josef: »Ich werde nun bald sterben, aber Gott wird mit euch sein und euch in das Land eurer Väter zurückkehren lassen. Ich aber schenke dir einen Landstrich, den du vor deinen Brüdern voraushaben sollst. Ich habe ihn den Amoritern mit meinem Schwert und meinem Bogen abgenommen.« Dann berief Jakob seine Söhne und sagte: »Versammelt euch, damit ich euch verkünde, was euch in künftigen Tagen widerfahren wird. Kommt zusammen und hört zu, ihr Söhne Jakobs, hört euren Vater Israel an. Du, Ruben, bist mein erstgeborener Sohn, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke, bevorzugt an Würde und bevorzugt an Macht. Doch überwallend wie Wasser sollst du keinen Vorzug haben. Denn du hast deines Vaters Lager bestiegen, damals hast du es entweiht. Mein Bett hat er bestiegen. Simeon und Levi sind Brüder, Werkzeuge der Gewalttat sind ihre Schwerter. Ich will nichts zu schaffen haben mit ihren Ratschlägen, will keine Gemeinschaft haben mit ihren Entschlüssen. Denn in ihrem Zorn haben sie Männer ermordet und in ihrem Mutwillen Stiere verstümmelt. Verflucht sei ihr Zorn, dass er so gewalttätig war, und ihre Wut, dass sie sich so grausam zeigte. Ich will sie zerteilen in Jakob und will sie zerstreuen in Israel. Juda, das heißt der Gepriesene, du bist's, den deine Brüder preisen werden. Deine Hand wird deinen Feinden auf den Nacken liegen, vor dir werden sich neigen die Söhne deines Vaters. Ein junger Löwe ist Juda, vom Raube bist du emporgestiegen, mein Sohn. Er legt sich nieder, streckt sich hin wie ein Löwe und wie eine Löwin, wer darf ihn aufstören? Nicht wird das Zepter von Juda weichen, noch der Herrschaftsstab zwischen seinen Füßen hinweg, bis der kommt, dem er gebührt, und die Völker werden ihm Gehorsam leisten. Er bindet sein Fühlen an den Weinstock und das Junge seiner Eselin an die Edelrebe. Er wäscht im Wein sein Gewand und im Blut von Trauben seinen Mantel. Trübe sind ihm die Augen vom Wein und die Zähne weiß von Milch. Sebulon wird am Meeresstrand wohnen, und zwar am Gestade der Schiffe, und seitwärts wird er sich an Sidon lehnen. Issachar, das heißt Mann des Lohnes, ist ein starkknochiger Esel, der zwischen den Hürden sich lagert. Als er sah, dass die Ruhe etwas Schönes und sein Land gar lieblich sei, da beugte er seinen Rücken zum Lasttragen und wurde zum dienstbaren Fröner. Dan, das heißt Richter, wird seinem Volke Recht schaffen wie irgendeiner der Stämme Israels. Dan wird eine Schlange am Wege sein, eine Hornotter am Pfade, die das Ross in die Ferse sticht, so dass der Reiter rücklings zu Boden stürzt. Auf deine Hilfe harre ich her. Gad, Kriegsscharen werden ihn bedrängen, er aber wird ihnen nachdringen auf der Ferse. Asser hat Brot im Überfluss, auch Königsleckerbissen wird er liefern. Naphtali ist eine flüchtige Hirschkuh, er ist's, der schöne Lieder vernehmen lässt. Josef ist eine junge Fruchtrebe am Quell. Ihre Schößlinge ranken über die Mauer empor. Wenn die Pfeilschützen ihn erbittern und beschießen und befehden, bleibt sein Bogen doch fest, und gelenkig sind seine Arme und Hände infolge der Hilfe des starken Jakobs. Von dort her, wo der hört, der Felsen Israels ist. Von dem Gott deines Vaters, er helfe dir, und mit dem Beistand des Allmächtigen, er segne dich mit Segensfülle vom Himmel droben, mit Segensfülle aus der Flut, die in der Tiefe lagert, mit Segensfülle aus Brüsten und Mutterschoß. Die Segnungen deines Vaters überragen die Segensfülle der uralten Berge, die köstlichen Gaben der ewigen Hügel. Mögen sie zuteil werden dem Haupt Josefs und dem Scheitel des Fürsten unter seinen Brüdern. Benjamin ist ein räuberischer Wolf. Am Morgen wird er Raub verzehren und abends Beute verteilen. Alle diese sind die 12 Stämme Israels, und dies ist es, was ihr Vater zu ihnen geredet und womit er sie gesegnet hat. Einen jeden mit einem besonderen Segen. Dann gab er ihnen folgenden Auftrag: Wenn ich jetzt zu meinen Stammesgenossen versammelt bin, so begrabt mich bei meinen Vätern in der Höhle, die auf dem Felde des Hittiters Ephron liegt. In der Höhle, die auf dem Felde Machpela, östlich von Mamre im Lande Kanaan liegt, und die Abraham samt dem Felde von dem Hittiter Ephron zum Erbbegräbnis gekauft hat. Dort ist Abraham und sein Weib Sarah begraben. Dort ist Isaak und sein Weib Rebekka begraben. Und dort habe ich Lea begraben. Abgekauft ist das Feld und die Höhle darauf den Hethitern. Als nun Jakob mit der Mitteilung seines letzten Willens an seine Söhne zu Ende war, zog er seine Füße auf das Bett zurück und verschied und wurde zu seinen Stammesgenossen versammelt. Da warf sich Josef über seinem Vater hin, weinte über ihn gebeugt und küsste ihn. Dann befahl Josef den Ärzten, die in seinem Dienst standen, seinen Vater einzubalsamieren. Da balsamierten die Ärzte Israel ein. Darüber vergingen 40 Tage, denn so lange Zeit ist zum Einbalsamieren erforderlich. Und die Ägypter trauerten 70 Tage lang um ihn. Als dann die Zeit der Trauer um ihn vorüber war, sagte Josef zu den Hofbeamten des Pharao: »Wenn ich Gnade bei euch gefunden habe, so bringt doch Folgendes zur Kenntnis des Pharao. Mein Vater hat mir einen Eid abgenommen und zu mir gesagt: Wenn ich tot bin, sollst du mich in meinem Grabe beisetzen, das ich mir im Lande Kanaan angelegt habe. Daher möchte ich nun hinziehen, um meinen Vater zu begraben. Dann kehre ich wieder zurück.« Da ließ ihm der Pharao sagen: »Zieh hin und begrabe deinen Vater, wie du ihm hast schwören müssen.« So zog denn Josef hin, um seinen Vater zu begraben. Und mit ihm zogen alle Diener des Pharao, die höchsten Beamten seines Hofes und alle Würdenträger des Landes Ägypten. Dazu die ganze Familie Josefs und seine Brüder und überhaupt die Angehörigen seines Vaters. Nur ihre kleinen Kinder sowie ihr Kleinvieh und ihre Rinder ließen sie im Lande Gosen zurück. Ebenso zogen sowohl Wagen als auch Reiter mit ihm, so dass es ein gewaltiger Zug war. Als sie nun nach Goren-Hatat, das jenseits des Jordans liegt, gekommen waren, veranstalteten sie dort eine große und sehr feierliche Totenklage. Und Josef stellte um seinen Vater eine 7-tägige Leichenfeier an. Als nun die dort wohnenden Kanaaner die Trauerfeier bei Goren-Hatat sahen, sagten sie: »Da findet eine ernste Trauerfeier der Ägypter statt.« Daher gab man dem Orte den Namen Trauerfeier der Ägypter. Er liegt jenseits des Jordans. Seine Söhne hielten es dann mit ihm so, wie er ihnen befohlen hatte. Sie brachten ihn nämlich in das Land Kanaan, und begruben ihn in der Höhle auf dem Felde Machpela, die Abraham samt dem Felde zum Erbbegräbnis von dem Hittiter Ephron gekauft hatte, östlich von Mamre. Hierauf kehrte Josef, nachdem er seinen Vater begraben hatte, wieder nach Ägypten zurück. Er und seine Brüder und alle, die mit ihm hingezogen waren, um seinen Vater zu begraben. Als nun die Brüder Josef sahen, dass ihr Vater tot war, sagten sie: »Wie nun, wenn Josef feindselig gegen uns auftrete und uns all das Böse vergelte, das wir ihm zugefügt haben?« Darum sandten sie zu Josef und ließen ihm sagen: »Dein Vater hat uns vor seinem Tode folgende Weisung gegeben. So sollt ihr zu Josef sagen: Ach bitte, vergib doch deinen Brüdern ihr Vergehen und ihre Verschuldung, dass sie so übel an dir gehandelt haben. So vergib uns nun unsere Vergehen, wir sind ja doch die Knechte des Gottes deines Vaters.« Da weinte Josef, als sie ihm das sagen ließen. Hierauf gingen seine Brüder selbst hin, warfen sich vor ihm nieder und sagten: »Hier sind wir als deine Knechte.« Josef aber antwortete ihnen: »Fürchtet euch nicht, denn stehe ich etwa an Gottes statt? Ihr freilich hattet Böses wider mich im Sinn, aber Gott gedachte es zum Guten zu wenden, um das auszuführen, was jetzt klar zutage liegt, nämlich um viele Menschen am Leben zu erhalten. Fürchtet euch also nicht, ich werde euch und eure Kinder versorgen.« So tröstete er sie und redete ihnen freundlich zu. So wohnte denn Josef in Ägypten samt der ganzen Familie seines Vaters, und Josef wurde 110 Jahre alt. Von Ephraim sah er Urenkel, und auch die Söhne Machirs, des Sohnes Manasses, wurden noch bei Lebzeiten Josef geboren. Da sagte Josef zu seinen Brüdern: »Ich stehe nahe vor dem Tode, aber Gott wird euch sicherlich gnädig annehmen und euch aus diesem Lande in das Land führen, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat.« Hierauf ließ Josef die Söhne Israels Folgendes beschwören: »Wenn Gott sich dereinst euer gnädig annehmen wird, so sollt ihr meine Gebeine von hier mitnehmen.« Dann starb Josef im Alter von 110 Jahren. Man balsamierte ihn ein und legte ihn in Ägypten in einen Sarg.